Bitte Danke. Hallo, Sister ist mein Name. Ich bin der Assistent Ärztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? gerne. Ja, ich würde gerne am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Dann können wir über Ihre Beschwerden besprechen. Gerne. Wie heißen Sie? Mein Name ist Schmitz Renate. Ich bin eine Frau. Schmitz, Vorname? Schmitz ist der Nachname. Nachname. SCHDT am Ende. Schmitz. Schmitz. T-Set. Schmitz. Können Sie bitte auch Ihren Vornamen buchstabieren? Buchstabieren. Renate. Renet. Renate. Renate, okay. Okay, Frau Schmitz. Wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. 40 Jahre alt. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege ungefähr 69 Kilo. 69 Kilo. Wie groß sind Sie? 1,70 Meter. 1,70 Meter. So, Frau Schmitz, was führt Sie uns? Was kann ich für Sie tun? Also ich habe seit längerem schon Ödeme in den Beinen unten. Ödeme in den Beinen. Also Seit wann? die sind geschwollen, also ungefähr seit 4 bis 5 Monaten schon. Ja, Sie sind geschwollen. Und ja, eigentlich bin ich gesund. Ich wollte eigentlich nicht hier hinkommen, aber mein Mann hat mich geschickt. Ich soll mich doch mal vorstellen bei Ihnen. Ja, sind Ihre beide Beine geschwollen? Die sind beide geschwollen, ja. Beide geschwollen. Haben Sie irgendeine Färbeveränderung bemerkt? Nee, die sind gleich. Wir sind gleich. Gleich Farbe. Haben Sie Schmerzen an dieser Region? Nein. Rötung, Schmerzen, Auch nicht. Die Ödem fühlen sich haben. nur schwer an. Schwer an, okay. Hatten Sie früher ähnliche Symptome? Das erste Mal, also ich habe das vorher nicht gehabt. Waren Sie schon einmal beim anderen Arzt gewesen für diese Beschwerden? Nee. Nein, nie. Nein, ich wollte auch nicht zum Arzt gehen, aber mein Mann hat mich geschickt. Ja. Und der hat sich jetzt Sorgen gemacht, weil auch mein rechtes Auge ein bisschen geschwollen ist. Mein rechtes Auge. Rechtes Auge ist auch geschwollen. Ja, ist auch ein bisschen geschwollen, aber ich glaube, das geht weg. Vielleicht habe ich auch nur eine Entzündung, ich weiß nicht. Ist es auch rot geworden? Nee. Oder juckt es? Oder Nee. haben Sie Schmerzen? Nein. Nein. Frau Schmidt, wie sieht es beim Wasserlassen aus? Ja, also Haben Sie Probleme beim nee, nein. Wasserlassen? Nein. Wie sieht es bei Ihrem Verdauungssystem aus? Haben Sie Also Probleme? ganz gut, ganz gut. Ich kann alles essen. Ich habe keine Unverträglichkeit und alles gut soweit. Also Keine Blähungen, keine nein, Sodbrennen, Übelkeit, gar nichts. Verstopfung oder? Okay. Gar nichts. Frau Schmitz, haben Sie Fieber in der Nacht? Nein. Nein, kein Fieber. Oder Nachtschweiß? Nein. Wie ist Ihr Appetit? Ganz gut eigentlich. Haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Nein, gleich geblieben. Also, ja, ich habe 1, 2 Kilo zugenommen, aber ich glaube, das wegen den Beinen. Ich weiß nicht. Ja, kann sein. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie am Morgen oder am Abend mehr Ödeme an Ihren Beinen, in Ihren Beinen haben? Nein. Aha. Also die sind seit 4 bis 5 Monaten immer so gleich. Also, Aha. ne? Also meine Mama hatte das auch früher gehabt und da dachte ich, wahrscheinlich ist es angeboren und habe mir nichts bei gedacht. Ja, also. Ist es eine Verbindung mit der Bewegung, Nee. oder beim Aufstehen, lange Zeit aufstehen? Nein. Nein, okay. Ja, wenn ich drauf drücke, tut das schon ein bisschen weh, aber das ist jetzt nicht so, dass ich Schmerzmedikamente nehmen muss oder sowas. Okay. Wie sieht es aus mit Ihrem alltäglichen Bewegung? Können Sie sich gut bewegen, zum Beispiel die Treppe aufsteigen Ja. oder lange Strecke laufen? Habe ich keine Probleme mit. Sie haben keine Probleme. Nein. Okay. Können Sie flach liegen? Ja, das Danach. kann ich. Habe ich keine Probleme mit. Wie viele Stufe können Sie aufsteigen? Ein Augenblick kurz, mein Akku ist gleich leer. Einen Moment. Können Sie die Frage noch mal wiederholen, bitte? Ja, können Sie die Treppe aufsteigen? Ja. Wie viel Stock, ohne Pause zu benötigen? Also habe ich jetzt nicht kontrolliert, aber ich habe keine Probleme damit. Ich wohne im Zwei. zweiten Geschoss in der Wohnung Aha. und klappt ganz gut. Ja, Sie haben kein Problem. Okay, haben Sie irgendetwas ausprobieren, um Ihre Ödeme zu lindern oder vermindern? Zum Beispiel Hochlagerung, Kühlen oder Wärmen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ich massiere das manchmal ein bisschen. Ein bisschen Massage mache ich, aber das hilft nicht so. Und ich glaube, das ist einfach genetisch bedingt. Ich weiß es nicht. Meine Mama hatte das auch. Okay, Ihre Mama hat das auch. Frau Schmidt, haben Sie chronische Erkrankungen? Nee. Aha, keine chronischen Erkrankungen. Nein. Okay, wurden Sie schon einmal stationär behandelt? Nee, auch nicht. Okay, sind Sie Also ich operiert? war mal wegen einem Infekt, war ich mal vor 3 Monaten oder 4 Monaten, war ich mal für einen Tag im Krankenhaus. Ich habe einen sehr starken Infekt gehabt, eine Grippe habe ich gehabt. Grippe. Aber nur einen Tag war ich da, dann war ich wieder weg, ja. Aha, dann Sie wurden entlassen. Genau, einen Tag haben die mich aufgenommen. Das war aber in einem anderen Krankenhaus. Ja, okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nein. Nein, keine Operation. Okay. Gibt es Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen? Nein, Nein, keine. keine Medikamente. Okay. Manchmal Paracetamol, wenn ich Aha. Kopfschmerzen habe. Oder Aha. manchmal auch Ibuprofen, aber sonst eigentlich nehme ich keine Medikamente ein. Ja, weil Sie Schmerzen haben. Genau. Aha. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Hausstaub. Hausstauballergie. Ein Punkt bitte. Sie haben mir gesagt, dass Sie Ödem bei Ihren Augen haben. An welchem Auge? Am rechten Auge, Rechten ja, Auge. seit 2 Tagen ungefähr. Seit 2 Tagen. Deswegen hat sich mein Mann Sorgen gemacht. Ja. Ist es Ihnen aufgefallen, dass eine Farbveränderung in Ihrem Urin Sie haben? Nein. Nein, keine Farbveränderung. Ist gleich. Aha. Also ich gucke da auch nicht so drauf. Ne? Also ich habe das nicht so beobachtet. Okay. Ja, ja, Sie haben recht. Aber wenn etwas wäre, Sie würden das bestimmt bemerken. Ja. Ich hoffe doch. Ja, viel, ja. Sind Sie geimpft gegen Corona? Vollständig. Ja. Aha. Ja. Dreimal sind Sie auch geboostert? Ich bin auch geboostert, ja. Ja. Ich benötige noch ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Rauchen Sie? Nein. Nein. Trinken Sie Alkohol? Manchmal, wenn wir in Gesellschaft sind. Manchmal. Einmal in der Monat oder weniger? Nee, oder? Noch nicht mal. Also vielleicht alle beim Geburtstag oder Weihnachten zum Beispiel oder wenn wir mit der Familie zusammen sind, dann okay. Trinke ich ein bisschen Wein aber, oder Bier, aber ich bin keine Alkoholikerin. Ja, nur so bestimmten Anlässe. Okay, ja. Verstehe. Mhm. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Nein. Ja. Sie haben mir gesagt, dass Sie keine Schmerzen am Bein haben. Wie sieht es ja, wenn aus? Ich draufdrücke, ne? Wenn ich draufdrücke, tut das schon weh, dann ja. Aber so habe ich keine Schmerzen. Die sind halt nur schwer, die Beine. Ne? Aber Schmerzen nur, wenn ich draufdrücke. Wenn Sie draufdrücken, bleiben dort ein Loch oder Druck? Ja, doch, so ein bisschen. Das bleibt so eine Delle. Eine Delle bleibt. Delle, ja. Dort bleibt eine Delle. Kommt es zurück wieder? Ist es zurücklaufend? Ist es? Ja. Aha. Ja. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche Krankheiten, wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Also ich habe keine Geschwister. Mhm. Meine Mutter hatte Herzbeschwerden. Sie hatte so Herzkammerflimmern oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Irgendwie so Herzprobleme. Und mein Vater, der hat Blutdruck gehabt. Bluthochdruck hatte er. Hatte Papa gehabt und Mama hat so Herzkammerflimmern oder so. Auch, die hat auch so geschwollene Beine gehabt. Okay. Lebt Ihre Mutter noch? Meine Mutter lebt noch, ja. Aha. Vater? Nicht mehr. Ja. Mhm. Ist Schlaganfall. Schlaganfall. Ja. Wie alt war er? Als 65. Er 65. Sie haben keine Geschwister. Frau Schmitz, was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite im Büro, Bürokauffrau. Bleiben Sie den ganzen Tag am Tisch oder können Sie sich bewegen? Ich bin hauptsächlich am Tisch. Momentan bin ich auch so ein bisschen im Homeoffice. Mhm. Aber ich muss manchmal kopieren, manchmal auch Sachen wegbringen ins andere Büro. Aber meistens bin ich am Schreibtisch. Okay. Treiben Sie Sport? Oder ich gehe mit dem Hund. Ich gehe mit dem Hund spazieren manchmal. Aha. Jeden Tag oder einmal in der Woche? Also einen Tag muss ich ja, jeden Tag muss ich zu Gasti gehen mit ihm, ne? Aber also mindestens ein bis zwei Mal. Mhm, in der Woche. Manchmal macht das auch mein Freund. Okay. In der Woche ein, zweimal. Am Tag. Am Tag, okay. Oh, sehr gut. Aha. Haben Sie Stress am Arbeitsplatz? Ach ja, wir haben momentan wegen Corona viel zu tun. Mhm. Und aber der übliche Stress, also ja, der übliche Stress, den, glaube ich, jeder von uns hat. Ja, das belastet Sie nicht so viel. Okay. Nein, nicht wirklich. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig, aber ich habe einen Partner, mit dem ich zusammenlebe. Sie leben zusammen. Okay, haben Sie Kinder? Nein. Frau Schmidt, wie sind Ihre Periode? Haben Normal, Sie ich habe keine Probleme. Normal. Aha. Haben Sie Bauchschmerzen oder Schmerzen beim Wasserlassen? Nein, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht. Okay, dann Frau Schmitz, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Muss ich heute hier bleiben oder kann ich wieder nach Hause? Das kann ich Ihnen momentan leider nicht sagen, genau nicht sagen. Ich muss Sie zuerst körperlich untersuchen, dann werde ich Ihnen noch ein paar Untersuchungen durchführen, wie Blutabnahme, Bauchultraschall, ich muss auch EKG schreiben lassen. Dann können wir besprechen später. Sobald die alle Befunde vorliegen, dann können wir wieder über Ihre Situation besprechen. Okay. Okay. Ja, dann bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer und ich komme zu Ihnen in 5 Minuten. Okay. Alles klar. Danke. Okay. Danke. Tschüss. Kann ich eine Frage stellen? Klar. Ich kann mich nicht erinnern, ob danach gefragt wurde. Hat sich Ihre Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Ja, also ich habe mich nicht gewogen, aber ich denke schon, dass ich so 2-3 Kilo vielleicht mehr wiege. Okay. Ich glaube, das ist vielleicht wegen den Beinen, ich weiß es nicht. Okay. Aber sonst habe ich immer so ein stabiles Gewicht. Mhm. Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, dass Sie Müdigkeit, Unruhe, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche haben? Ja, ich bin schon ein bisschen müder als sonst, das stimmt. Ja. Also ich bin müde, auch tagsüber bin ich müde. Wollen Sie eine Kampfhalle? Können Sie etwas lauter sprechen, ich höre Sie nicht. Haben Sie Kampfhalle an Ihren Beinen? Kampfhalle? Nee. Nicht, dass ich das sehen kann. Haben Sie Atemnot oder husten Sie? Nein, eigentlich nicht. Ich huste nicht. Sind Sie auf Ihr Augen Linden zu oder an geschwollene Lindenaugen aufgefallen? Nee, ich bin nicht gefallen. Das ist plötzlich gekommen, seit 3 Tagen ungefähr. Sind Ihre Schwellungen an Ihrem Bein eher an Knochen oder am oberen Region Ihres Unterschenkels? Eher die unteren Schenkel, aber schon, ich würde sogar schon sagen, die kommen so langsam hoch, bis über das Knie, fast. Aha. Wann kommen Sie hoch? Tagsüber oder in der Nacht? Oder wenn Sie... Gleich. Gleich. Immer gleich. Ja, ich glaube schon. Ich kann das so nicht einschätzen. Aber nachts gucke ich ja nicht drauf, weiß ich leider nicht, aber Ja, wir sind gleich eigentlich. Aha. Hätten Sie schon einen Wunde an Ihren Beinen? Nein. Oder Fußen? Nein. Ja, sollen wir Ersatzgespräch durchführen? Was machen Sie denn jetzt mit mir? Jetzt werde ich Sie zuerst körperlich untersuchen, mhm. dann werde ich Ihnen Blut abnehmen, okay. EKG schreiben lassen und ich werde Bauchultraschall durchführen. Ich werde auch Ihre Lungen abhören. Okay. Herz abhören. Mhm. Dann nach der Laboruntersuchung oder sobald alle Befunde vorliegen, werde ich mit meinem Chefarzt besprechen und dann komme ich zu Ihnen. Dann können wir wieder besprechen, ob Sie hier bei uns bleiben müssen oder nach Hause gehen können. Okay? Gerne. Aha. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe eben gerade einen neuen Patienten aufgenommen und ich würde gerne die Patientin Ihnen vorstellen. Hätten Sie Zeit für mich? Ja. Schießen Sie mal los. Ja, danke. Frau Schmitz ist eine 40-jährige Patientin. Sie hat sich bei uns wegen Bein seit vier, fünf Monaten bestehenden Beinödeme in den beiden Beinen vorgestellt hat. Die Patientin hat berichtet, dass die beiden Beine sind geschwollen, aber die Fragen nach Farbveränderung, Color, Rubor, Dolor, Tumor wurden verneint. Die Patientin hat berichtet, dass sie hat keine Schmerzen, wenn sie draufdrückt oder so, nein, ne? Hat sie? Nicht so dolle Schmerzen, aber okay. Hat mir gesagt, dass sie ein bisschen Schmerzen hat. Ja, okay. Ja, und außerdem hat sie bemerkt, dass sie seit zwei Tagen an ihrem rechten Auge Augenlid Ödeme hat. Die vegetative Anamnese ergab keine Auffälligkeiten. Sie hat kein Fieber, sie hat kein Problem mit Verdauungssystem oder mit ihr Schüttus oder Urin. Und die Patientin hat nichts ausprobiert, ihre Schmerzen oder um ihre Ödem zu lindern. Medikamentenanamnese ergab nur Paracetamol und Ibuprofen Einnahme bei Bedarf. Nur Allergie gegen Hausstaub. Sie ist gegen Corona dreimal geimpft. Sie wurde vor drei Monaten im Krankenhaus wegen Grippe behandelt. Aber sie bleibt nur, sie hat nur im Krankenhaus einen Tag geblieben. Als Gewohnheiten. Sie ist keine Raucherin. Sie trinkt Alkohol nur zu bestimmten Anlässen. Und die Frage nach Drogenkontakt wurde verneint. Was nur in der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass ihre Mutter hat Atrialfibrillation und Herzinsuffizienz hat. Ihr Vater ist schon ihr Vater hatte arterielle Hypertonie und er ist an Apoplex gestorben. Sie arbeitet im Büro als Bürokauffrau. Sie ist nicht verheiratet, aber lebt mit ihrem Freund. Sie hat keine Kinder. Sie hat ein bisschen Bewegungsmangel im Arbeitsplatz. Aber sie läuft ein, zweimal in der tagsüber oder mit ihrem Hund. Die Frage nach Müdigkeit wurde bejaht. Sie erwähnt, Abgeschlagenheit zu haben. Ich glaube, ja, das war die Fragen und die Antworten, ich mit dem Anamnes gesammelt habe. Ja, sehr gut. Was haben Sie denn vor mit der Patientin jetzt aktuell? Haben Sie schon eine Verdachtsdiagnose? Oder was können Sie ausschließen? Ja, mit die anamnestisch mit dieser anhand dieser anamnestischen Angaben kann ich leider keinen Hinweis bekommen, aber ich würde gerne zuerst Laborbefunde bestimmen. In Laborbefunde zum Beispiel oder die anamnestische Angaben deuten am ehesten in diesem Fall Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz. Okay. Selbst auch die keine Problem mit Wasserlassen oder kein Problem mit Bewegung hat. Warum glauben Sie, dass es eine Niereninsuffizienz sein könnte? Weil sie Ödeme sowohl beim Beine als auch am Augenlid hat. Mhm. Aha. Okay, gut. Deswegen, ich würde gerne bestimmt ihre Urinprobe bestimmen. Ja. Was erwarten Sie bei in der Urinprobe, wenn es jetzt etwas Nephrologisches sein sollte? Ja, ich würde erwarten, Protein im Urin zu bestimmen. Mhm. Das würden Sie erwarten? Ja, ja, ich würde das Protein erwarten, im Urin erwarten. Würden Sie was im Blut erwarten? Im Blut, es kann sein, dass die Harnstoff, Blut, Harnsäure, Harnstoff und Kreatinin erhöht sind. Okay. Als Differentialdiagnosen kommen Herzinsuffizienz, PAVK, PAVK oder Krampfadern, venöse Insuffizienz in Betracht. Aber jedoch die Patientin bei der Herzinsuffizienz sind Atemnot, Atemnot und Müdigkeit, Abgeschlagenheit auch andere Hinweisen. Und unsere Patientin hat keine dieser Hinweisen. Kann es nicht einfach auch ein Lipödem sein oder ein Lymphödem? Es kann sein, aber sie hat Ödeme bei beiden Beinen. Deswegen, wenn es nur eine Beine wäre, würde ich auch PAVK oder Lymphödem vermuten. Aber beide Beine sind geschwollen. Deswegen. Aber kann Lymphödem oder Lipödem nicht an beiden Beinen auch sein? Wie können Sie das unterscheiden? Ein Lipödem, Lymphödem mit einer normalen Herzinsuffizienz zum Beispiel. Wie kann man das klinisch unterscheiden? Das ist ganz einfach. Nicht unterscheiden. Müssen Sie bei der Untersuchung immer darauf achten. Die Ödeme. Aha. Die sind unterschiedlich dann. Ne? Bei Lymphödem oder Lipödem, dann können Sie die gar nicht wegdrücken. Mhm. Ne? Beim normalen Ödem können Sie die wegdrücken, es bleibt eine Delle, aha, die sich dann wieder zurückentwickelt. Also können Sie Lymphödem, Lipödem ausschließen. Ne? Sie haben recht, sie hat keine Luftnot, haben Sie erzählt, keine Belastungsdyspnee. Und sie hat, müssen Sie gucken, ob sie vielleicht trotzdem Vorflimmern hat, ne? Unbemerktes Vorflimmern, müssen Sie ausschließen im EKG. Und gut, also es kann, hat sie eine besondere Ernährung? Ernährt sie sich irgendwie anders? Hat sie, vernachlässigt sie irgendwas oder so? Oder hat sie das davon erzählt? Ja, sie hat darüber nichts erzählt. Sie hat aber kein Problem mehr mit dem Durchfall. Hat sie auch nicht? Auch nicht, Verstopfung, Durchfall. Medikamente nimmt sie auch nicht ein. Mhm, die hat auch nicht zu viel Ibuprofen genommen, sodass die Nieren geschädigt sind oder so. Ja, auch nicht. Ab und zu. Gut, dann können Sie ja eigentlich viele Sachen ausschließen. Ne, wenn sie jetzt kein Vorflimmern hat, dann hat sie wahrscheinlich keine Herzinsuffizienz. Ne? Mhm. Wie würden Sie das denn im Blut kontrollieren, ob sie eine Herzinsuffizienz hat? Was würden Sie bestimmen? Im Blut. Ja, Sie haben jetzt ein EKG gemacht. Das EKG ist ein Sinusrhythmus. Mhm. Normal, normofrequent, 75 Schläge pro Minute. Ja? Mhm. Wie können Sie im Blut ausschließen, dass es ein Herzproblem ist? ProBNP. Genau. Ja, weist Hinweis auf Herzinsuffizienz im Blut. Genau, sehr gut, sehr gut. Gut, dann haben Sie eine Herzinsuffizienz ausgeschlossen. Ne? Mhm. Lipödem, Lymphödem ist es auch nicht. Kann es ein Infekt sein, das sie hat, durch einen Infekt bedingt? Kann das sein? Was würden Sie im Blut kontrollieren? Ja, es kann auch erysipel sein, aber sie hat keine Rötungen, also Infektzeichen, wie Kalorubor, Dolor, keine Infektzeichen. Sehr gut, sehr gut. Was würden Sie im Blut kontrollieren? Welchen Parameter? Ja, Entzündungsparameter, BSG und CRP. Ich würde im Blut kontrollieren. Okay, sehr gut. Okay. Ich komme gleich nochmal auf die Entzündungswerte zurück. Gut, was würden Sie noch im Blut kontrollieren? Ich frage jetzt mal gezielt. Was würden Sie kontrollieren im Blut, speziell bei ihr? Für diese Patientin. Mhm. Über meine Verdachtsdiagnose Nierenwerte habe ich gesagt. Würden Sie auch die Leberwerte kontrollieren? Ja, ja. Aha. Ja, das kann ja sein, vielleicht hat sie eine Leberzirrhose. Dadurch die Ödeme. Kann auch sein, ne? Ja, kann auch sein. Es ist ganz wichtig, dass Sie Leberwerte nicht vergessen, ne? Aha. Was sind denn die Leberwerte? SGOT und SGPT können erhöht sein. Ja, ganz genau. Wenn Sie eine Synthesestörung der Leber kontrollieren möchten, ne, was kann man noch kontrollieren im Blut? Ja, Albumin. Albumin. Es gibt noch einen Wert, den kann man auch kontrollieren. Bilirubin, Albumin. Auch. Noch etwas. Die Cholinesterase. Die können Sie auch kontrollieren, ja? Das zeigt eine Synthesestörung oder keine Synthesestörung. Wichtig bei dieser Patientin ist, was Sie gesagt haben, ob sie eventuell etwas im Urin hat. Sie würden eine Proteinurie erwarten, haben Sie gesagt. Gut, jetzt machen Sie eine Urindiagnostik, aber eins dürfen wir nicht vergessen, im Blut müssten Sie bitte auch ausschließen, ob sie ein Schilddrüsenproblem hat. Ja, das müssen Sie auch ausschließen. Ne? Sie müssen gucken, ob das TSA, FT4 in Ordnung ist. Ne? Ja, wegen dem. Ne, nicht vergessen, das dürfen Sie nicht vergessen. Das müssen Sie ausschließen. Jetzt haben Sie alles kontrolliert und tatsächlich ist alles im Blut in Ordnung. Bis auf folgende Werte. Die Cholesterinwerte sind sehr erhöht. Sie hat ein Gesamtcholesterin von 400 und die Triglyceride sind bei 250. Sie hat einen Nierenwert, der ist bei 1,4 und das Harnstoff ist fast normal, ist nicht so erhöht. Mhm. Jetzt haben Sie Urin, also Zucker und so ist alles in Ordnung. Sie hat keinen Infekt. CRP ist in Ordnung, NT-proBNP ist in Ordnung, Cholinesterase, Schilddrüse, ist alles in Ordnung. Jetzt haben Sie einen Urin gemacht, in dem Urinsticks ist Eiweiß dreimal positiv. Sie hat keine Leukozyten drin. Keine Leukozyten. Keine Leukozyten, aber Eiweiß, auch kein Blut. Eiweiß. Können Sie Ihre Verdachtsdiagnose jetzt einschränken? Was glauben Sie, was die Patientin haben könnte? Woran es liegen könnte? Haben Sie den Blutdruck gemessen eigentlich? Ich musste auch die Vitalparameter überprüfen. In diesem Fall musste die Patientin erhöhten Blutdruck haben. Sie hat einen Blutdruck von 140 zu 80. 140 zu 80. 140 zu 80. Ja, das ist ein bisschen erhöht. Das ist grenzwertig. Nephrotisches Syndrom kommt in Betracht in diesem Fall. Ja, das ist eine sehr gute Verdachtsdiagnose, die Sie haben könnten. Alles andere kann man rein theoretisch mit dem Blut schon ausschließen, mit dem EKG auch. Ne? Kann man ausschließen. Sehr gut. Was machen Sie denn jetzt mit der Patientin? Ja, ich würde gerne mit der Patientin bestimmen, 24 Stunden gesammelte Urin kontrollieren und auch Nierenultraschall durchführen. Sie möchten dann 24 Stunden Urin machen mit ihr. Mhm. Würden Sie diese Patientin stationär aufnehmen? Ja, ich würde diese Patientin stationär aufnehmen und die Patientin überwachen und eine richtige Diagnose zu stellen. Richtige Diagnose zu stellen. Ja, ich würde diese Patientin stationär aufnehmen, weil sie hat erhöhte Risiko mit dieser Blutwerte, erhöhte Cholesterinwerte und ja auch Beinödeme. Okay, gut. Ist sie denn jetzt gefährdet? Hat sie eine lebensgefährliche Erkrankung? Wissen Sie das schon? Nein, ich weiß noch nicht, aber alle können ein Hinweis auf Niereninsuffizienz sein. Gut, jetzt haben Sie, Sie haben gesehen, das Kreatinin ist bei 1,3, 1,4. Der Harnstoff ist normal. Ja. Also hat sie keine höhergradige Niereninsuffizienz. Sie hat keine Entzündungszeichen, Schilddrüse ist gut, Zucker hat sie nicht. Ist es gefährlich, diese Patientin wieder nach Hause zu lassen? Kann man sie nach Hause entlassen und sagen, der Hausarzt soll sich weiter kümmern um sie? In diesem Fall muss diese Patientin nähere beobachtet oder überwacht werden und diagnostisch musste mehr diagnostische Methoden durchgeführt werden. Was denn zum Beispiel? Was würden Sie machen bei einem, bei so einem Patienten gesagt, Sammelurin, 24 Stunden Sammelurin? Aha. Kann man machen, es gibt aber auch neuere Methoden. Es gibt ein Spoturin. Wissen Sie, was Spoturin ist? Oder was würden Sie denn in dem Sammelurin bestimmen? Was würden Sie nachschauen? Jetzt haben Sie 24 Stunden lang Urin gesammelt. Haben Sie 2 Liter Urin. Was machen Sie damit? Ja, leider kann ich mich nicht erinnern, weil ich bin Anästhesistin und seit sind wir unauffällig. Ja, seit 15 Jahren habe ich nicht solch eine Patientin behandelt. Deswegen, ja, Entschuldigung. Okay, ja, ist gut. Aber Sie haben ja schon gesagt, Sie würden Protein erwarten. Das war ja schon richtig und Sie lagen auch richtig, denn im Urinsticks war Eiweiß 3-mal positiv. Ja? Sie hat eine zu hohe Eiweißausscheidung. Sie können anstatt eines Sammelurins, können Sie auch Spoturin machen, also eine kleine Menge Urinprobe und was Sie dort messen können, ist die Albumin-Kreatinin-Quotient. Ja? Also Protein Kreatin Ratio heißt das. Ne? Und wenn die erhöht ist, haben sie eine Proteinurie. Das heißt, ein Nierenproblem. Ne? Das ist verständlich. Mhm. Also sie haben eine erhöhte Niere, eine erhöhte Ausscheidung von Protein. So. Damit haben sie ihre Verdachtsdiagnose nochmal erhärtet, dass sie sagen, sie hat ein Nierenproblem. Ne? Mhm. Gut. Jetzt haben Sie Ultraschall gemacht. Im Ultraschall würden Sie was sehen? Sie sind Anästhesisten. Wahrscheinlich können Sie eine Niere nicht so gut schallen, denke ich mir mal. Mhm. Jetzt haben Sie den zum Internisten geschickt oder zum Radiologen. Der sieht da nichts. Niere ist unauffällig. Ultraschall ist komplett blande. Ja? Aber Sie haben diesen einen Wert, dass die Proteinausscheidung zu hoch ist. Ne? Sie hat ein Nierenproblem. Es ist aber, es kann sein, dass die Glomerulopathie hat. Richtig. Deswegen können wir das nicht mit dem Ultraschall bestimmen. Ganz genau, sehr richtig. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie können Ihren Verdacht erhärten oder unterstützen und sagen, sie hat wahrscheinlich ein nephrotisches Syndrom. Jetzt ist die nächste Frage von mir. Was könnte der Grund für ein nephrotisches Syndrom sein? Sie haben das gerade gut gesagt. Was kann es sein? Es kann ein Glomerulus. Es kann wegen erhöhte Cholesterin und Triglyceridwerte. Es kann sein, dass Angiopathie in die Patienten Angiopathie in Glomerulen hat. Genau. Also es kann sein, dass sie einfach dass die Tubuli in den Nieren geschädigt sind, ne? Und dadurch nicht mehr gut filtrieren können. Ne? Ja. Aha. Sehr gut. Okay. Wie kann man denn jetzt das feststellen? Kann man Biopsie entnehmen? Genau. Man muss, man sollte eine Biopsie machen. Ultraschall gesteuerte Biopsie. Kann man machen, ganz genau. Kann man auch wahrscheinlich CT gesteuert machen, aber Ultraschall gesteuert geht normalerweise eigentlich auch. Ja, kann man machen. Früher hat man das ja gemacht, als wir noch kein CT hatten, hat man das Ultraschall gesteuert. CT gesteuert, okay. Sehr gut. Okay. Gut, jetzt haben Sie letztendlich erkannt, dass sie ein nephrotisches Syndrom hat aufgrund einer Glomerulonephritis. Welche Gefahren bestehen bei einem nephrotischen Syndrom zusätzlich, wenn sie einen Proteinmangel hat? Welche Gefahren? Was kann passieren? Sie hatte ja schon gesagt, dass sie vor 3 Monaten im Krankenhaus lag, wegen einer Grippe. Mhm. Ja? Woran liegt das? Hatte sie einfach nur eine Grippe gehabt oder kann es im Rahmen eines nephrotischen Syndroms auch zu einer erhöhten Infektanfälligkeit kommen? Eine Infektanfälligkeit, dass sie also sehr schnell krank werden kann. Ja, ne? Ja, post-Streptococcal Glomerulonephrit kann sein, ja. Das ist ja, sie hat ja einfach wenig Proteine im Körper. Mhm. Ne? Sie kann wenig Immunoglobuline produzieren. Deswegen wird sie sehr krank, ja, oder öfters krank, immer wieder grippaler Infekt oder sowas. Ja? Kann sie haben, muss sie nicht haben. Es gibt aber noch eine Komplikation, die diese Patienten oft auch haben. Hat auch mit der Proteinausscheidung zu tun, das Antithrombin 3. Das sorgt dafür, dass diese Patienten oft eine Thrombose haben können. Ja, dass sie also zur Thrombose neigen können. Okay. Gut. Etwas haben wir aber vergessen in der Laborkontrolle, die Serumelektrophorese. Da kann man sehen, wie viele Globuline noch da sind. Ne? Alpha, Beta, Gamma-Globuline. Kann man dort gut nachschauen. Wahrscheinlich wären die Alpha- und die Beta-Globuline erhöht gewesen. So, jetzt haben Sie eine Biopsie gemacht und Sie sehen, oder der Nephrologe oder der Internist hat eine Biopsie gemacht und Sie sehen, es ist irgendeine Glomerulonephritis. Wissen Sie, was eine Glomerulonephritis ist? Können Sie mir erklären, was eine Glomerulonephritis ist? Wissen Sie das? Ja, wann die Zelle an, wenn die Zelle oder an Art Glomerulonephritis wegen der Antikörper meinen. Was sind denn die Glomerula? Was ist das? Ja, Urinausscheidung erfolgt in Glomerula. Ja. Okay. Und wenn die Gefäße in Glomerula geschädigt sind, dann Urinausscheidung kann nicht ausreichend erfolgt werden. Ja, oder andersrum. Wenn die Glomerula belegt sind, wenn eine Membran durch eine Entzündung da ist, dann kann nicht so viel zurückfiltriert werden in den Körper. Und es wird mehr ausgeschieden. Deswegen haben sie wenig Protein im Körper, aber mehr draußen im Urin. Verlust, Verlust, okay. Mhm. Ja, das heißt, die Nieren arbeiten nicht richtig. Mhm. Es gibt verschiedene Arten von Glomerulonephritiden. Ja, die möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Das sollte der Nierenarzt wissen. Was würden Sie denn an Therapie bei der Patientin machen? Minimal Glomerulonephritis. Focal segment, Diabetik, hipertansiv, Glomerulonephritis. Şeycim. Uygulama. Başka bir şey yap. Berkan, bir helfin. Wie können Sie nicht hören? Können Sie mich hören? Ja, jetzt. Ja, genau. Was für eine Therapie könnte man bei der Patientin machen? Ja, ich muss. Oder jemand anderes vielleicht? Vielleicht können Sie Ihre Kolleginnen fragen, ob sie das wissen. Immunsuppressivtherapie, Steroidtherapie, wenn es Post-Streptococcus Glomerulonephrit ist und wenn wegen den Antikörper nach der Infektion der Grund ist, können wir diese Glomerulopathie mit Immunsuppressivtherapie behandeln. Mhm. Sehr gut. Wir müssen in Blutdruck unter Kontrolle halten. Sehr gut. Mhm. Darf die Patientin essen, was sie möchte? Nein, die Patientin muss salzarm und proteinreich, proteinarm ernähren. Mhm. Genau. Was dürfen Sie nicht vergessen bei dieser Patientin? Wir haben ja eben von Komplikationen gesprochen. Mhm. Es gibt ja auch eine Thrombosekomplikation zum Beispiel. Was müssen Sie der Patientin für eine Therapie empfehlen? Ja, wenn es um Thrombose Gefahr zu vermeiden. Wir müssen diese Patienten niedermolekular Heparin verschreiben oder verabreichen. Sehr gut, sehr gut. Was aber passieren kann, wenn es jetzt eine sehr starke Albuminausscheidung gibt oder Proteinausscheidung, mhm. Dann kann es sein, dass Heparin nicht wirkt. Dann, weil es über Antithrombin 3 wirkt auch. Das dürfen Sie nicht vergessen. Was würden Sie stattdessen machen? Ja, ich würde der Patientin Hämoglobin intravenös. Jeden Tag? Ich muss die Blutwerte kontrollieren, wenn es weniger als 1 im Blut oder 1,5. Können Sie auch statt Heparin was anderes geben? Statt Heparin was anderes. Was Stärkeres vielleicht sogar? Was sie im Alltag nehmen kann. Aspirin? Nein. Das reicht nicht aus. Aha. Heparin? Heparin ist genug stark. Ja, aber wenn das nicht mehr wirkt, was können Sie stattdessen geben auch? Streptolytiktherapie, aber es gibt keinen Hinweis auf Thrombose. Orale Antikoagulation können Sie auch geben. Ja, neue Noax oder. Noax, genau, ne? Ganz genau. Verschiedene Sachen, die sie ergeben können. Sehr gut. Jetzt haben Sie die Patientin, die hat einen Blutdruck von 140 zu 80 gehabt oder 90 gehabt. Wie würden Sie die therapieren? Mit welchen Medikamenten? Oder würden Sie gar nicht therapieren? Würden Sie ihr was geben? Würden Sie ein Medikament geben? Das Sie ist haben ja gesagt, sie müssen Kontrolle halten. Ja, das ist grenzwertig. Ich in diesem Fall gebe keine Antihypertensiv, aber ich muss sehr nahe die Patienten, die Blutdruckwerte kontrollieren. Die Patienten. Wie machen Sie das? Sie haben ja nur eine Momentaufnahme von dem Blutdruck. Ne? Sie haben einmal bei sich in der Ambulanz einen Blutdruck gemessen. Mhm. Er ist 140 zu 80 gewesen. Mhm. Was machen Sie, wenn Sie die Patienten stationär aufnehmen? Eine? Ich kann die Patienten an den Monitor anschließen. Ja. Muss sie an den Monitor unbedingt? Die ganze Nein. Nacht? Ich kann die Patientin auch Langzeit-Blutdruckmessung. Genau. Können Sie einen Eintrag machen, dann sehen Sie den Verlauf. Und wenn der jetzt mal grenzwertig ist, kann man überlegen, ob man mit einem Medikament einsteigt. Ne? Mhm. Welches Medikament würden Sie machen, wenn Sie einsteigen müssten? Welche Wirkstoff? Oder welches Medikament? Ja, ich weiß nicht in diesem Fall, ob ACE-Hämmer wirken können. Können sie wirken? Können sie probieren oder auch die Satane, ne? ARBs. ARB. Können sie auch probieren, ganz genau. Eine Sache müssen sie aber trotzdem noch kontrollieren oder reduzieren. Sie hat die erhöhte Cholesterinwerte gehabt, ne? Gesamtcholesterin von 400. Wie würden Sie das therapieren? Ich muss die erhöhte Fettwerte mit Statin niedrigen. Erniedrigen. Ja. Genau, sehr gut. Ja. Okay. Gut, das haben Sie eigentlich ganz gut gemacht. Was machen wir denn jetzt mit den Ödemen? Mit den Ödemen, ja. Wasserentlassertablette können in diesem Fall hilfreich sein. Hydrochlorothiazid kommen in diesem Fall zum Einsatz. Was kennen Sie noch? Hydrochlorothiazid oder ansonsten. Gibt es auch was anderes, was Sie machen können? Oder Spironolacton. Spironolacton. Zum Beispiel. Oder Potassium, Kalium, Potassium tutucu diuretik, nasıl denir? Das ist Spironolacton. Ja. Oder Eplerenol zum Beispiel. Aber auch normal können Sie wahrscheinlich auch normale Diuretikatherapie machen. Torosamid, Furosemid zum Beispiel können Sie probieren. Mhm. Jetzt haben Sie die Patientin entlassen. Sie ist nach Hause. Was empfehlen Sie der Patientin denn, was sie auf jeden Fall machen sollte in Zukunft? An welchen Arzt sollte sie sich anbinden? Ja, sie muss sich regelmäßig kontrollieren lassen bei der Nephrologin. Genau, das hört sich ganz gut an. Gut, haben Sie Fragen? Haben Sie Fragen noch? Ich würde auch sagen, dass bei der Ernährung, sie muss ihre Ernährungsgewohnheiten wieder umstellen. Genau. Ja. Sie sollte gucken, dass sie ausgewogene mediterrane Diät macht, auch wenn sie eigentlich nicht adipös ist. Ne? Sie ist schlank. Sie ist schlank, aber dadurch, dass sie einen Nierenschaden hat, muss sie gucken, wie sie sich ernährt. Ne? Das ist schon sehr wichtig. Sie muss die fettarme, proteinarme und salzarme ernähren. Ja, genau so machen, ganz genau. Bleibt das ein Leben lang jetzt so oder geht das auch manchmal wieder zurück? Dieses nephrotische Syndrom. Muss sie das ein Leben lang so machen oder kann es sein, dass es irgendwann wieder besser wird? Ja, es wird besser. Es ist eine behandelbare Krankheit. Aber für ihre Gesundheit muss sie, sie hat aber irgendwie eine Neigung. Deswegen muss sie immer unter Kontrolle bleiben. Ja, genau. Ja, sehr gut. War etwas ungewöhnlich, glaube ich. Oder hatten wir das Thema schon mal gehabt? Ist das schon mal gefragt worden hier? Für mich, es war zum ersten Mal. Okay. Meine Erkenntnisse aus meiner medizinische Fakultät oder ja, diese ja, ist okay, aber innere Medizin Thema. Man denkt ja oft an Herzinsuffizienz oder Thrombose oder sowas, aber man muss halt immer auch das nephrotische Syndrom im Kopf behalten. Ne? Können auch junge Patienten sein, nicht immer die älteren Patienten. Und deswegen muss man das immer im Hinterkopf haben und mit dran denken. Ne? Urindiagnostik ist ganz wichtig in diesem Fall. Ne? Es war aber sehr gut. Ich habe viel gelernt. Danke. Ja, okay. Sie haben einen sehr detaillierten und informativen Unterricht gegeben. Unser Wissen wurde aufgefrischt. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank. Alles klar. Ich danke euch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Das war eine Gehirnstörung. Es war sehr gut. Gehirnstörung war es sehr gut und hat viel Spaß gemacht. Andererseits, es war sehr gut. Danke. Nicht Gehirnstörung, Brainstorming. Brainstorming, ja. Gehirnstörung ist nicht so. Okay. Okay.